Hey yo, ich hab's geschafft, die Leute reden wieder von mir. Sterbe nie wie ein Vampir, sieh mal bei Viva um 4. Nach jeder Niederlage blieb ich hier, hab's wieder probiert. Bitte drück auf Wiedergabe, Dreamer, wer ist realer wie wir? Das hier ist zu geil, denn ich sample jetzt das Urteil-Instrumental. Will nach Dubai mit der Rente, hab den Flug einfach gecancelt. Wenn mein Coolheitsgrad dich blendet, du als Fußabtreter endest. Seh wie Enemies die Energie beim Wutanfall verschwinden. Ja, stimmt, ich war jetzt Hip-Hop und dann L.O.V.E. Savage, nur Disrespect, doch du machst heute selbst R&B. Immer noch derselbe MC, ich hab schon damals gerappt. Oh ja, ich schreibe Singles, Leute, das ist Tagesgeschäft. Ich mach den Wahnsinn perfekt, niemand ist begabter wie ey. Lade den Track, EK, EKE, Bin Laden ist back. Mein Name ist Fresh und erzählt mir nicht, dass Images gewechselt wurden. Ich war schon in, als eure Winde noch gewechselt wurden. Okay, ich dachte, die gehen Brüder über Geld. Gib doch einfach zu, ich habe dir Bushido vorgestellt. Diverse Interessen, es ist ehrlich jetzt gegessen. Ich wünsch dir viel Erfolg, Bro, ich werd dich nicht vergessen. Die Ersten sind die Letzten, Rap in märchenhaften Sätzen. Meine Verse sind die Besten auf der Erde, nicht im Westen. Wie soll man langsames Eklam abgespaced raffen? Ist doch klar, ich pack mir Space Muffins. Rap noch einmal auf den Scheiß hier, dann können wir das beenden. Savage, es bleibt nur zwischen uns, den Fans und diesen vier Wänden. Der Beef ist Legende, doch ich seh MC.com mich haten. Als würde es ohne mich die Popcom nicht geben. Ich bin's leid, dass ich beweisen muss, immer noch beweisen muss. Ein letztes Mal beweisen und dann ist dir mit Beweisen Schluss. Eck, ich komme tight und du checkst den Polizeifunk. Mann, jetzt ist eure Zeitung der Mac. Ist in der Zeitung, ich rap die Prophezeiung deiner Schwester. Kriegt den Eisprung perfekt. Ist meine Leistung auf Flex, bin ich dieser Meinung, das ist postapokalyptisch. Endlos kostbar und bedrückt, ich trink den Wodka auf dem Rücksitz. Mach ein Bombentrack, ist nützlich, bin der Popstar aus dem Business. Selbst der Postbeamte drückt mich nicht mal top, denn ihr bleibt locker, ich bin trotzdem einfach glücklich. Sie fragen mich, hast du für NS den Sound geschrieben? Ich sag mal so, ich hab gemanagt, dort rauszufliegen. Ich war vor dir schon ein Star, der Dawn ist wieder da. Bushido, du bist cool, doch ich komm nicht mit dir klar. Ich mach mein eigenes Ding, auch wenn ich bitterlich dran scheiter. Ich steh mitten in der Cypher, mit mir ficken, müsst ich einfach darauf warten. Meine Fans, Web wie Pakistan und Kent. Red so lang nicht mit der Juice, bis sie das Arschloch anerkennt. Ich bring Farid und den Jam, das gibt wahnsinnigen Spam. Ich grüße aus Berlin, mein Brother, was Sultan Hanks. Hör mir zu, ich hab bei K meine Lektion gelernt. Manuelsen bei PA seine Lektion gelernt. 50 Cent bei The Game, Lektion gelernt. Guck, wie dieser Track den Hetz ne Erektion beschert. Meine Fans sind auch Arschlöcher, Leute mit Gehirn. Sie kaufen es im Laden, nur um euch zu provozieren. Ich bin äußerst irritiert, wie du dich auf Deutsch artikulierst, so dass ich mich frag, wozu brauchst du das Neumann-Mikro hier? Hab gehört, SAV hat Optik Anthem performt. DJ, die Anthem Line, konnte ich nicht mehr ändern, my dog. Es ist bei Busy zum Mastern, ich bin so busy, der Master. Ich schreibe in der Nacht und hinterlass ein Riesendesaster. Wir reden mit Style, müssen dich erledigen, weil schon nach wenigen Zeilen dann merkt man deinen unfassbar schäbigen Style. Dein Penis ist klein und du Wichser, guckst und blickst verdutzt, weil wir die Striche erwischen, während du bist in Lutsch und wickst in Schluck. Yakuza, du hast recht, ich hab für Promis gekocht. Bei deiner Lehre ist das Fett von deinen Pommes getropft. Und jetzt rasch mir mal den Ketchup, lüge, schreist, ich dir den Head ab. Eure Majestät, der Fred sagt, schick dir zwei, drei meiner Backups, ist okay. Ich hab jegliche Bieferei begraben, beste EP schon seit Jahren, etwas liegt mir auf dem Magen. Ihr stellt immer noch in Frage meine Leidenschaft und Herz. Mein Album sei nur Kommerz, das meint ihr doch nicht ernst. Ich hab Farid Bang entdeckt, so wie Didi B.I.G. Du willst es mir nicht gönnen, Alter, fick dich doch ins Knie. Jetzt vernichtet euch der Dream, lasst die Blogger doch bloggen. Meine Hits kann in der Hitze dieses Sommers nichts toppen. Und ja, ich hoffe seit Wochen, ihr lasst mich dankbar zufrieden. Denn ich rap auf den Ding ohne einen Asthma-Anfall zu kriegen. Das hier sind über die Texte, denn ich bin lyrisch der Beste. Eure dürftigen Sätze, die ich hier natürlich zerfetze. Irgendwie check ich's nicht, keiner pusht mein Bruder Babassan. Was kostet die Welt? Blockbuster wie Avatar. Guck mal, jetzt hasselt die Eule, hab von der Flasche ne Beule. Homie, dein Scheitern hier bereitet mir unfassbare Freude. Leute, ich hab kein Film im Kino, doch sie kennen den König. Ich und Rap sind verwandt, wie sie do, mehr nur wie fröhlich. Wer von vornherein verurteilt über Menschen persönlich? Der hat noch nichts verstanden, blick mich an, ne Menge ist möglich. Das Längen hier ist tödlich, ich stell mich mit der Webcam auf die Wiese. Unser Rap ist die Devise, es sind Eklam und Enrique. Ich bin letztlich hier der Realste, will von Anfang an gewinnen. Kack auf die Schlampe, die hier singt, ich bin verdammt nochmal der King. Auf mich hat sich jeder Trottel einen Reim gemacht. Doch ich hab S.A. den Doppelreim beigebracht. Frag doch selber, wenn du nicht glaubst, der Letzte macht das Licht aus. Wieder da, Free Hatta, die Tracks hier sind ein Pflichtkauf. Ja, es stört mich und mein Schädel ist gefickt. Hofft mein Bruder S. Dirty, kriegt sein Leben in den Griff. Drop den elendigen Shit, Kapitän auf diesem Schiff. German Dream, Universe und die Hater kriegen's mit. Ich eröffne die Pforten, guck ich durch Löcher mit Worten. Sie möchten mich orten, ich rauche Weed, paar köstliche Sorten. Das hier ist eure Vision und nicht Eurovision. Ich leg gegen das Urteil ein, eure Vision. Der Teufel in Person, keiner kann mein Album noch bremsen. Ich falte die Hände und glaube nicht an alte Legenden. Mir wollte Azad nicht helfen, mir wollte Sammy nicht helfen. Ich frag seit 10 Jahren, aber heute trennen uns Welten. Alter, jeder kann die Fresse halten, ein für alle Mal. Ich bin einfach nur loyal, hier sind Zweifel nicht normal. Bin am Mic das Original, also guck mich an. Ach ja, ein doch Colin Fernandes, lutsch mein Schwanz, ich bin frei.